Dem Tag, wie ich erscheinen, der mir wohlgefallen tut, da fasst mein Herz sich einen guten und frischen Mut. Da denk ich nicht an Sterben, lieber Antwerpen und Jungmägdeleinsand. Warum wohl aller Tage schönster mag dieser sein? Allein ich dir es sage, weil ein schönes Fräulein von ihrem lieben Herrn Vater wie gelobt hat, er ist bestimmt zum Bestand. Wer sich getraut, der kommt und schaut. Da steht die Holzlieblich und Frau, auf die ich all meine Hoffnung bau. Darum ist der Tag so schön blau, als ich anfänglich an. Thank you. wohin ich forschend blick, in Stadt- und Weltchronik, den Grund mir aufzufinden, warum gar bis aufs Blut witzig Quellen und Schinden in unnütz toller Wut. Hat keiner Lohn noch Dank davon, in Flucht geschlagen, mit dir zu jagen, hört nicht sein eigen Schmerz gekreisch, wenn er sich fühlt ins eigene Fleisch, entlust sich zu erzeigen. Wer gibt den Namen an? Es ist halt der alte Wahn, und in nichts mag geschehen, sag gehen oder stehen. Stets wo im Lauf ihr schläft, nur neue Kraft sich an, gleich wacht er auf, dann schaut er ihn bemeistert an. Ein edler der uns nicht ruhn. Selbst hier in Nürnberg, so sei's um solche Werk, die selten vor gemeinen Dingen und nie uneingen Wait! Den Schäfer